Aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du, die Ausgießung des Heiligen Geistes macht Jesus real für dich. Deswegen bist du dann sein Zeuge. Aber das Ziel der Ausgießung des Heiligen Geistes ist nicht nur, dass du Kraft empfängst, sondern das Ziel der Ausgießung der Kraft Gottes ist, dass Jesus für dich ganz neu real wird. Wie von euch wollen heute Abend, dass Jesus für sie ganz neu real wird? Streckt die einfach mal aus. Weil ich glaube, dass Gott seinen Geist heute Abend dir ausgießen möchte und dir Jesus ganz neu real machen möchte. Deswegen einfach gerade jetzt, fang einfach mal an, ihn mit deinen eigenen Worten darum zu bitten. Streck dich einfach danach aus. Sag einfach, Heiliger Geist, mach mir Jesus real. Heiliger Geist, gieß dich aus in mein Herz, sodass Jesus in mir aufstehen kann. Sodass Jesus in mir groß wird. Sodass ich Jesus sehen kann. Sodass ich seine Realität erkennen kann. Ganz neu erkennen kann. Halleluja. Dass ich ihn ganz unmittelbar wahrnehmen kann. Bei mir, in mir, um mich herum wahrnehmen kann. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Mach uns Jesus real heute Abend. Auch über Livestream. Bitte ihn. Sag ja, Heiliger Geist, mach mir Jesus real heute Abend. Gieß dich aus in mein Herz. Kerre kisanamando korabasia la lando dolo erenesanando do rabasinanana. Oh, streck dich aus mit diesem Hunger in deinem Herzen. Halleluja, du darfst auch in Sprachen beten. Einfach deinen Hunger ausdrücken, einfach deinen Hunger ausdrücken, dass er real wird für dich. Oh, takarimanda kosa karamando do do. Oh, rabasanda takaramando do. Oh, Heiliger Geist, danke, dass du dich ausgiehst in unsere Herzen. Und dass Jesus ganz neu real wird für uns. Offenbar uns Jesus ganz neu. Lass uns Jesus direkt um uns herum wahrnehmen, Herr. Lass uns Jesus direkt vor uns, neben uns, in uns wahrnehmen. Halleluja, Heiliger Geist. Einige nimmt er nach oben im Geist. Oh, er nimmt dich nach oben in den Himmel, Dinge zu sehen. Oh, Entrückung und Verzückung. Heiliger Geist, gieß dich aus. Er macht sich real. Er macht Jesus real. Oh, dass du ihn ganz neu siehst in seiner Liebe. Oh. Also er gibt dir Geborgenheit. Er gibt dir Sicherheit. Oh, er zeigt dir, Gott ist mit dir. Oh, Jesus. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh, der Heilige Geist schenkt dir ganz persönliche Zeit mit ihm. Streck dich einfach aus. Es ist die Ausgießung seines Geistes. Manche erfasst er mit seinem Feuer. Manche erfasst er mit seiner Kraft. Manche erfasst er einfach mit dem Geist der Offenbarung, sodass du siehst im Geist, dass er dir innere Bilder gibt, dass plötzlich ein Film beginnt, vor deinem inneren Auge abzulaufen, ohne dass du das von dir aus initiiert hättest. Oder er gibt dir einfach wirklich diese Erfahrung, an himmlische Orte versetzt zu sein. Aber er gießt seinen Geist aus heute Abend. Er gießt seinen Geist aus. Halleluja. Weil du bist durstig. Du bist hungrig nach ihm. Du bist hungrig nach seiner Gegenwart. Du bist hungrig nach seiner Kraft. Du bist hungrig nach ihm, nach seiner Realität. Oh, Halleluja, Jesus. Oh, Jesus, mach dich selber ganz real, ja. Oh, Jesus, mach dich ganz real, ja. Halleluja, Halleluja. Oh, Feuer Gottes. Strom des Geistes, Strom der Herrlichkeit, fließ, mach dich ganz real, Herr, für uns. Oh, Jesus. Oh, ja, sieh ihn. Wir gehen tief. Halleluja. Wir gehen tief. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jesus. God. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck dich einfach aus. Streck dich einfach aus. Jesus wird real für dich. Halleluja. Auch für die, die über Livestream zuschauen. Also vielleicht hast du gerade jetzt ein Erlebnis, dass Jesus bei dir in der Küche steht oder bei dir im Wohnzimmer, direkt vor dir. Halleluja. Ja. Ja, er macht sich real. Ja, er begegnet dir. Schau einfach auf ihn. Schau, was er tut. Schau, was er sagt. Halleluja. Geh einfach hinein in dieses Encounter mit ihm gerade jetzt. Der Raum ist offen. Der Raum des Encounters ist offen für dich gerade jetzt. Gieß dein Geist noch mehr aus auf jeden Einzelnen heute Abend. Ja. Gieß dein Geist noch mehr aus. Ja. Ja, da ist es, da ist es. Oh, da ist es, da ist es, da ist es. Da ist er. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Einige erleben etwas sehr stark, sehen etwas, hören etwas, spüren etwas. Hinter all dem steckt er. Er selber. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist Raum der Offenbarung, Herr. Du offenbarst dich in deinem Geist. Und deswegen hast du gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, meine Zeugen sein. Weißt du, das heißt nicht nur, dass du den Leuten irgendetwas erzählen wirst von Jesus, sondern es heißt, dass du aus dem persönlichen Erlebnis heraus sprechen kannst. Dass du zeugen kannst von dem, was du gesehen hast und von dem, was du gehört hast. So wie Johannes im ersten Johannesbrief gesagt hat, wir reden von dem, was wir gesehen, was wir betastet haben, was wir wahrgenommen haben, davon reden wir. Deswegen sind wir Zeugen, weil wir ihn erlebt haben, weil wir erlebt haben, jawohl, er ist real, er lebt. Er ist eine lebendige Persönlichkeit, er ist auferstanden und er lebt und er hat sich uns offenbart. Das ist die Konsequenz der Ausgießung des Geistes. Das ist viel mehr als nur ein Touch von Kraft oder ein bisschen Freude oder sonst was. Was super ist, aber es ist noch mehr. Ja, meine Augen haben den Herrn gesehen. Halleluja. Das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Meine Augen haben den Herrn gesehen. Der Auferstandene ist real für mich geworden. Halleluja. Und davon zeugen wir. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer von euch kann sagen, dass er gerade etwas von der Realität von Jesus erlebt hat? Streck mal deine Hand aus, nur so, dass es sehen kann. Okay, Halleluja. Die allermeisten. Auch du über Livestream. Bei dir kommt es genauso an. Ich möchte gerade jetzt jemand ganz schnell erzählen, was du erlebt hast, gesehen hast, gehört hast. Einfach, darfst einfach erzählen, was du erlebt hast. Vielleicht auch was Persönliches, was nur für dich war, aber du darfst jetzt einfach erzählen. Das muss jetzt nicht ein prophetisches Wort für andere sein, sondern einfach, du darfst einfach erzählen, was du erlebt hast, gerade jetzt. Vielleicht bist du auch nur mittendrin, aber wenn du merkst, ja, okay, es ist zu einem gewissen Abschluss gekommen, dann kannst du einfach erzählen, was passiert ist. Wer möchte gerne erzählen? Komm einfach zum Mikrofon. Ich habe Wellen von Feuer gesehen und das waren wir als Gemeinde und die Wellen da, wo sie zusammengeschlagen sind, da sind sie hochgespritzt. Ja. Und wisst ihr, die Gemeinschaft ist so wichtig und dieses Feuer von uns allen hier, das kommt zusammen und dann geht es drüber hinaus, als du dir das je denken kannst. Und es wurde immer heißer und heller und heller und heller und heller. Das ist ja ganz gewaltig. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Möchte noch jemand erzählen, was er erlebt hat? Wie gesagt, es kann auch was ganz Persönliches sein. Ja, Andreas. Weil ich glaube, dass wir in diesem Raum der Begegnung sind. Also, für mich, vor mir ist der Herr gewesen. Er ist auf mich zugekommen und er hat mir die Hand genommen, meine Hand genommen und hat mich hinter sich hergenommen, hinter sich hergezogen. Und ich bin in seinen Fußstapfen gelaufen, direkt in seinen Fußstapfen. Wenn er stehen geblieben ist, bin ich stehen geblieben. Wenn er gelaufen ist, bin ich gelaufen, total synchron. Wow. Das war wunderschön. Stark. Amen. Halleluja, wer hat noch was erlebt? Ja. Uiuiuiui. Ist stark unter der Kraft Gottes. Er hat gerade sein Herz mir gezeigt und hat mir mein Herz in sein Herz gelegt und hat das Wort verschmolzen und es brannte. Es brannte als ein Herz. Und für die Liebe, für die Verlorenen, für die Kranken, für die Gebundenen. Und ja, es war so tief, diese Einheit im Herz. Herz Jesu. Wow, so stark. Hammer. Ich bin mit Jesus über ganz weite Felder geritten auf diesem weißen Pferd und vor uns kamen immer mehr Hindernisse, aber die Hindernisse waren erst ganz klein und zum Beispiel Ängste oder Menschenfurcht und die wurden aber immer größer und Jesus sagt mir, du kannst da drüber springen, du kannst über jedes Hindernis mit mir drüber springen, egal wie hoch die sind. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wenn du über Livestream dabei bist, und du hast gerade jetzt was erlebt, Encounter mit dem Herrn, schreib es uns einfach per E-Mail. Ich sehe das auch noch während des Abends hier, kommt es rein, einfach wunder@glorylife.net. Und vielleicht ist es ja was andere auch aufbaut. Ich weiß, manche Sachen sind sehr persönlich, die du erlebst, Aber wenn du einfach Freiheit hast, es weiterzugeben, schreib uns einfach ruhig eine Mail. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns einfach in dieser Gegenwart bleiben. Lass uns einfach in diesem Raum der Offenbarung bleiben und unsere Plätze einnehmen zwischendurch und uns ein bisschen auf das Wort Gottes ausrichten. Weiter. Das ist ja er. Er ist ja das Wort. Halleluja. Also lasst uns weiter uns ausrichten auf ihn. Wir sind im Raum der Begegnung mit ihm. Gott gießt seinen Geist aus, um Jesus für dich real zu machen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. So gut. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich habe schon angekündigt, dass ich heute Abend mit einem neuen Lehrthema anfangen möchte. Und zwar heißt dieses Thema Heilung empfangen und weitergeben. Und das hat mir Gott so ganz neu gegeben jetzt. Das ist also nicht jetzt irgendwie eine Wiederholung. Ich habe ja schon öfters auch über Heilung gelehrt. Aber es ist nicht einfach eine Wiederholung, sondern Gott hat mir das ganz neu gegeben, ein neuer Download sozusagen zu dem Thema. Und ich will da richtig auch vom Wort auch ein bisschen tiefer reingehen und mit euch dieses Thema studieren. Und gleichzeitig natürlich bei diesem Thema wird es natürlich immer auch praktisch, ist ja klar. Halleluja. Also es heißt ja Heilung empfangen und Heilung weitergeben. Wer muss Heilung empfangen momentan? Streck mal deine Hand aus. Okay, es sind ein paar. Wer möchte Heilung weitergeben? Das sollten mindestens alle anderen sein und die, die gerade sich beim Empfang gemeldet haben, noch dazu. Okay. Halleluja. Weil Heilung ist ein wichtiger Teil des Wirkens Gottes an der Menschheit. Ja, wie von euch würden zustimmen, dass es im Paradies keine Krankheit gegeben hat? Okay, also wie ist Krankheit in die Menschheit gekommen? Durch den Sündenfall. Und interessant zu sehen ist wirklich in der Bibel, Gott hat ja von Anfang an, war er ja bestrebt, die Folgen des Sündenfalls Schritt für Schritt wieder rückgängig zu machen. Das war von Anfang an sein Bestreben. Also er hatte von Anfang an versucht, mehr und mehr mit seinem Geist in die Menschheit wieder reinzukommen. Und dabei ist ganz interessant, dass es auch schon sehr früh damit begonnen hat, dass er sich als der Gott offenbart hat, der die Kranken heilt. Also ein Teil der Folge des Sündenfalls ist ja Krankheit. Und Gott hat begonnen, an der Menschheit zu wirken. Und automatisch hat er auch begonnen, in Richtung Heilung zu wirken, weil er einfach nicht möchte, dass diese Menschheit unter den Folgen des Sündenfalls leidet. Das ist übrigens auch der Grund, warum du niemals sagen solltest, diese Krankheit hat mir Gott geschickt. Weil Gott war von Anfang der Bibel nicht darin, im Business Krankheit zu verteilen, sondern Krankheit hat sich der Mensch selber eingefangen durch den Sündenfall. Gott war von Anfang an in dem Business, die Kranken zu heilen. Amen. Das erste Beispiel von einer Krankenheilung findest du tatsächlich schon im 1. Mose Kapitel 20. Und zwar bei Abraham, ja, das ist ja unser Glaubensvater schlechthin, einer der Erzväter des Volkes Israel. Und Gott heilt durch Abraham Abimelech und sein ganzes Haus von Unfruchtbarkeit. Ja. Abraham betet und Gott heilt das ganze Haus von Unfruchtbarkeit. Okay, das ist die erste Heilung, die wir sehen. Dann sehen wir, wie Gott sich dem Volk Israel offenbart, als es aus Ägypten rausgeführt wird. Ja, ihr kennt die Stelle. Ganz wichtig, musst du immer parat haben, 2. Mose 15, Vers 26, ich bin der Herr, der dich heilt. So hat Gott sich offenbart. Ich bin Jahwe Rapha. Ich bin der Gott, der dich heilt. Oder du kannst auch übersetzen, ich bin der Herr, dein Arzt. Er hat sich nicht offenbart als ich bin der Herr, der dich krank macht, sondern er hat sich offenbart als der, ich bin der Herr, der dich heilt. Amen. Schon sehr früh, schon im 2. Mose hat er diese klare Ansage gemacht. Im 1. Mose siehst du bereits, dass Heilung passiert ist durch Abraham. Im 2. Mose macht er ganz klar diese Ansage, wer er ist. Er verbindet es mit seiner Identität. Ja, es gibt ja verschiedene Namen Gottes im Alten Testament, die alle seine Identität beschreiben. Und ein Teil seiner Identität ist, dass er der Gott ist, der uns heilt. Amen. Also vergiss es mit von Gott auferlegter Krankheit. Das kann er gar nicht, das hat er nicht, das kennt er gar nicht, das kennt nur der Teufel. Amen. Krankheit kennt nur der Teufel. Aber wir werden noch weiter darauf eingehen. Ja, 5. Mose 7, Vers 15 ist eine weitere Stelle über das Volk Israel. Da ist es auch beim Auszug aus Ägypten, wo Gott da durch Mose spricht und Gott sagt, er wird jede Krankheit vom Volk Israel fernhalten. Amen. Das heißt, er ist der Gott, der uns heilt, und er ist auch der Gott, der Krankheit von uns fernhält. Es ist eine gute Sache. Sag mal, mein Gott hält Krankheit von mir fern. Ja, viele Krankheiten sollten wir gar nicht bekommen, weil Gott sie von uns fernhält. Amen. Das heißt, Gott wollte schon ganz von Anfang an, wollte er, dass diese Krankheitsfolge des Sündenfalls rückgängig gemacht wird, habe ich schon gesagt. Und im Psalm 107, Vers 20 beschreibt er genauer, wie diese Heilung oder wie Gott schon im Alten Testament begonnen hat, Heilung zu seinem Volk zu bringen. Ja, das ist nämlich ein Vers, der tatsächlich im Zusammenhang mit der Beschreibung des Auszugs von Israel aus Ägypten steht, also wo Gott Israel aus Ägypten befreit hat, aus der Knechtschaft und so weiter. Und dann heißt es da im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben. Halleluja. Mit anderen Worten, schon an diesem Punkt offenbart Gott ganz klar, wie er Heilung zur Menschheit bringt, nämlich durch sein Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Okay, jetzt hatten wir letzte Woche schon eine super Stunde von Irina zum Thema Unterschied alter Bund, neuer Bund. Das ist jetzt ein Stück weit Wiederholung an dem Punkt, was ich sage. Aber ich mache dir es nochmal bewusst. Was war das Wort Gottes, das gesandt worden ist zum Volk Israel zur Zeit Mose, durch das Gott Heilung bringen wollte? Was war dieses Wort? Es war das Wort des Gesetzes. Amen. 10 Gebote am Berg Sinai. Und dann natürlich all das, was sonst Mose dann noch offenbart wurde und was er dem Volk Israel geboten wurde. Es war das Wort des Gesetzes. Und Gott sandte das Wort, und das ist auch mal interessant, dass du dir mal bewusst machst. Gott sandte das Gesetz nicht einfach, um jetzt dem Volk Gottes Fesseln anzulegen oder um es zu knechten und zu sagen, und das darfst du jetzt nicht mehr und das darfst du jetzt nicht mehr, sondern er sandte sein Wort, um sie zu heilen von den Folgen des Sündenfalls. Amen. Das Gesetz, das sagt ja auch Paulus, das Gesetz in sich ist gut. Das Problem war nur, der gefallene Mensch ist nicht in der Lage, es zu halten. Amen. Und es zu halten wiederum, das Gesetz zu halten, war im alten Bund die Voraussetzung, um Heilung zu empfangen. Ja, er sandte sein Wort und heilte sie. Er sandte sein Wort des Gesetzes und durch das Halten des Gesetzes, und das wird im ganzen Alten Testament klar, durch das Halten des Gesetzes kommt Heilung. Amen. Also, stimmt, ich habe es hier. 2. Mose 15, 26, wenn du es ausführlich liest, heißt es ja da, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Amen. Also hier siehst du es ganz klar. Gott hat sein Wort des Gesetzes gesandt, um die Israeliten zu heilen. Und die Voraussetzung, dass sie diese Heilung empfangen konnten, war, dass sie sich in der richtigen Weise zu diesem Wort positionieren. Logisch, ich meine, Gott sendet ja nicht einfach sein Wort und sagt dann, naja, hier ist da, das ist ja nicht einfach nur ein Stück, keine Ahnung, ein Stück Gold oder so, sondern es ist ja, enthält ja was, dieses Wort. Das heißt, du musst dich zu diesem Wort stellen. Und dieses Wort war nun mal das Wort des Gesetzes. Und die richtige Stellung zum Gesetz kann nur gehorsam sein. Dafür ist es ja Gesetz, dass du das tust, was das Gesetz sagt. Ja, also ich meine, auch in unserem Land gibt es Gesetze. Ja, wenn du sie nicht tust, dann stehst du nicht in der richtigen Stellung zum Gesetz. Dann wirst du ein Gesetzesbrecher. Ja. Ja, ich weiß noch, einmal waren wir in Italien im Urlaub und dann haben wir da falsch geparkt auf einem Parkplatz, weil wir nicht gesehen hatten, dass das kein öffentlicher Parkplatz war, hatten wir wirklich nicht gesehen, haben da geparkt und dann kam 2 Monate später ein Bescheid aus Italien bei uns zu Hause in Briefkasten gesandt und da stand in ziemlich schlechter deutscher Übersetzung, stand, dass sie werden folgenden Verbrechens beschuldigt. Das war richtig lustig, ja. Also, dann dachten wir, wow, Italien ist ja scharf. Nein, in Italien ist Falschparken schon Verbrechen. Ja, streng genommen ist jedes Nichthalten des Gesetzes sozusagen, ist ungehorsam gegenüber dem Gesetz. Und somit kannst du es Verbrechen nennen oder wie auch immer. Auf jeden Fall stehst du halt nicht richtig zum Gesetz. Ist so. Und selbst wenn es nur Falschparken ist. Ja. Und im Alten Testament gab es natürlich noch ein paar gewichtigere Gebote als nur Falschparken. Zum Beispiel gab es da auch falsch abbiegen, was die Ehe angeht oder was die anderen Frauen angeht und so weiter. Das ist auch falsch abbiegen. Ja. Das ist schon ein bisschen gewichtiger als Falschparken. Ja. Und natürlich, wenn das Volk Israel diese Gebote nicht gehalten hat, dann standen sie nicht richtig zum Wort Gottes und somit konnten sie Heilung nicht wirklich empfangen. Ja, es gibt ja auch Stellen, wo sie dann richtig unter Plagen kamen, weil sie so massiv gegen Gott aufbegehrt haben und gemurrt haben und rebellisch waren, dass sogar richtige Plagen dann in dem Moment auf sie kamen. Ja. Also es war kein Spaß. Ja. Das war schon klare Ansage. Ja. Er sandte sein Wort und heilte sie, aber unter der Voraussetzung, dass sie sich in der richtigen Weise zum Wort Gottes stellten. Amen. Und jetzt kommen wir zum neuen Bund. Sag mal Halleluja. Halleluja. Was ist das Wort Gottes im neuen Bund? Erstmal müssen wir das checken. Was ist das Wort Gottes im neuen Bund? Im neuen Bund gilt immer noch, er sandte sein Wort und heilte sie. Das gilt durch die ganze Bibel. Gott redet durch sein Wort zur Menschheit und durch sein Wort kommt Heilung. Aber das, sage ich mal, das Wesen oder die Offenbarung des Wortes hat sich etwas verändert. Was ist das Wort Gottes im neuen Bund? Jesus. Jesus selber ist das Wort Gottes. Er offenbart sich als das Wort Gottes. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Amen. Das heißt, Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Deswegen kann er auch sagen, ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Amen. Weil er das fleischgewordene Wort Gottes ist. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern er ist gekommen, um es zu erfüllen, hat er gesagt. Das heißt, in ihm ist das gesamte Wort Gottes enthalten und somit auch das Gesetz enthalten. Jesus ist das Wort Gottes und Gott sandte sein Wort, also er sandte mit anderen Worten Jesus, um uns zu heilen. Amen. Jetzt ist eben auch der entscheidende Punkt, genauso wie im Alten Bund, ist genau das Gleiche. Der entscheidende Punkt ist, dass du richtig stehst zu diesem Wort Gottes. Ja, im Alten Bund musstest du richtig stehen zum Gesetz. Das bedeutete, du musstest gehorsam sein. Jetzt ist die Frage, wie stehst du richtig zu Jesus im neuen Bund? Was ist der richtige Stand in Bezug auf Jesus? Lesen wir es mal nach. Johannes 1, Vers 12. Halleluja, bekannte Stelle, aber wir müssen es mal unter diesem Aspekt auch mal lesen. Es geht hier um den richtigen Stand in Bezug auf Jesus. Er sagt, er kam in das Seine, Jesus kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Also viele haben ihn nicht angenommen. Das war schon mal nicht der richtige Stand in Bezug auf Jesus. Sie nahmen ihn nicht an. Das heißt, sie haben ihn abgelehnt. Es nützt dir nichts, dass Gott sein Wort gesandt hat, um dich zu heilen, wenn du es nicht annimmst. Amen. Sie haben ihn nicht angenommen, aber er sagt in Vers 12, so viele ihn aber annahmen oder aufnahmen, in ihrem Herzen aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, jetzt kommt's, die an seinen Namen glauben. Amen. Das heißt, was Gehorsam oder ich sag mal so, was Gesetzesgehorsam im Alten Bund war, ist im neuen Bund, Paulus gebraucht hat den Begriff an mehreren Stellen, Glaubensgehorsam. Amen. Das heißt, du wirst Jesus gehorsam, indem du ihm glaubst. Indem du ihn aufnimmst im Glauben in deinem Herzen. Indem du im Glauben sagst, jawohl, sei du der Herr meines Lebens. Und indem du im Glauben in ihm bleibst. Ja, deswegen sagt Jesus in Johannes 15,5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also wer in diesem Stand der Beziehung zu Jesus bleibt, im Glauben, der ist im richtigen Stand gegenüber dem gesandten Wort Gottes. Amen. Das heißt, durch Glauben bist du in dem Stand, sodass das Wort, das gesandte Wort Gottes, all das bewirken kann, wozu es gesandt ist. Und wozu ist es gesandt? Unter anderem dafür, um uns zu heilen. Wir sprechen jetzt mal von körperlicher Heilung vor allem, aber genauso auch, um dich seelisch zu heilen. Ja, das griechische Wort Soteria für Errettung bedeutet ja Heil und Heilung im ganz umfassenden Sinn. Also das bedeutet Heilung deiner Seele, Heilung deines Geistes, Heilung deines Körpers, Heilung deiner Finanzen, Heilung deiner Gefühle, Heilung deiner Beziehungen, Heilung, Heilung, Heilung. Amen. In allen Bereichen. Er sandte sein Wort und heilte sie. Aber es beinhaltet eben auch, und manche versuchen das wegzudiskutieren, auch im Leib Christi manchmal, indem sie sagen, ja, das bezieht sich nur auf seelische Heilung oder nur auf unsere geistliche Errettung, dass wir einfach errettet werden, dass wir von neuem geboren werden und so weiter. Aber nein, dem ist nicht so, weil schon in Jesaja 53 wird es ganz klar beschrieben. Ich lese mal da ab Vers 2, Jesaja 53, Vers 2, zweiter Teil. Da heißt es von Jesus, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Also das beschreibt die Hingabe von Jesus. Das beschreibt, dass, wie das Wort Gottes in Person sich hingegeben hat für uns, sich selber zu nichts gemacht hat, aus Liebe sich hingegeben hat und zwar mit einem ganz bestimmten Ziel. Und das sehen wir jetzt gleich. Wir lesen weiter im Vers 3. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheiten vertraut. Ja, alle unsere Krankheiten wurden auf ihn gelegt am Kreuz. Das heißt, er war vertraut mit ihnen. Er war vertraut wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, jetzt kommt's, jetzt kommt das Ziel. Warum hat sich das Wort hingegeben? Warum hat sich Jesus hingegeben? Jedoch, unsere Krankheiten, und das ist das hebräische Wort, das da steht, auch wenn manche Bibeln das einfach mit Leiden übersetzen, aber das hebräische Wort hier ist ganz klar körperliche Leiden. Also jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, weil er stellvertretend für uns die Krankheit auf sich genommen hat. Ja, das ist der Grund. Aber jetzt kommt's, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Das heißt, das Ziel der Selbstaufgabe von Jesus unter anderem war, dass unserem Körper Heilung zuteil wird, wann immer wir im Glauben das Wort Gottes, Jesus selber, annehmen, ergreifen, für uns nehmen und uns zu diesem Wort entsprechend positionieren. Und wir schauen uns das gleich näher an, wie wir uns positionieren. Ist das nicht gewaltig? Also das bedeutet, wenn es hier heißt, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, dann bedeutet es, dass Jesus durch sein Erlösungswerk, Gott durch das Erlösungswerk von Jesus, hat für uns Heilung bereitgestellt. Körperliche Heilung steht für uns bereit bei Gott. Amen. Das ist das, was Paulus dann sagt in Epheser 2, Vers 8, wo es heißt, denn aus Gnade seid ihr errettet. Da steht auch wieder das griechische Wort sozo, also geheilt, befreit, errettet, versorgt und so weiter. All diese Dinge, ja, in den Shalom Gottes reingenommen. Aus Gnade seid ihr errettet. Das heißt, es ist zur Verfügung gestellt, ohne dass du irgendwas dafür tun konntest. Amen. Das ist Gnade. Amen. Wenn irgendwas einfach zur Verfügung gestellt wird für dich, ohne dass du was dafür tun kannst, dann ist es Gnade. Amen. Wenn du machst nichts, du bewegst dich nicht drauf zu, es kommt einfach auf dich zu. Halleluja. So, wir haben das in einem Kleinen erlebt, als wir am Montag in Wien waren, ne, da so in der Nähe vom Stephansdom unterwegs waren und plötzlich kommt so ein Mann auf uns zu mit so einem schönen Livree, so Mozart-mäßig angezogen und fragt uns, ob wir nicht Karten wollen für ein wunderschönes Wiener Klassikkonzert in einem wunderschönen Saal in Wien, im Zentrum von Wien an dem Abend. Und wir hatten eigentlich schon immer gedacht, wir würden mal gerne in Wien so ein Wiener Klassikkonzert haben und so weiter. Und dann hat er da so geguckt und dann hat er uns so gezeigt, so die Plätze und so weiter. Und dann hat er bei dieser Reservierung angerufen und so weiter. Und dann hat er uns tatsächlich zwei Karten verkauft. Wir haben, obwohl eigentlich das Konzert fast ausgebucht war, haben wir zwei Karten in der zweiten Reihe bekommen zu einem Preis, der 10 Euro günstiger war als der günstigste Preis von den hintersten Karten. Das ist Gnade. Amen. Das ist Gnade. Und dann, wir haben ihn dann wieder getroffen am Ende vom Abend. Und dann hat er uns noch eine CD mit der Musik von dem Orchester geschenkt. Das ist Gnade, Amen. Du hast es nicht gesucht, du hast sie nicht ausgestreckt, du hast nichts gemacht. Wir haben uns nicht überlegt, oh, wie kommen wir in ein Konzert in Wien rein. Sondern Gott hat uns einfach den Mann geschickt und da war's. Amen. So hat er sein Wort gesandt. Amen. Es ist einfach da. Halleluja. Es ist einfach Gnade. Es ist einfach da. Preist den Herrn. aus Gnade. Und jetzt geht's weiter. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Amen. Das heißt, es ist zur Verfügung gestellt, aber wir müssen es ergreifen. Tatsächlich war es so, auch bei dem Verkäufer, dass wir kurz ein bisschen misstrauisch geworden sind, dass wir dachten, oh, was verkauft er uns da hier auf offener Straße? Am Ende ist ein Betrüger und so weiter. Ja? Du musst es im Glauben ergreifen. Amen. Du musst es im Glauben ergreifen. Halleluja, sonst kommt die Gnade nicht zu dir. Amen. Genauso ist es bei Gott. Wenn du das, was Gott dir geschenkt hat, was Gott dir durch sein Wort zur Verfügung gestellt hat, nicht ergreifst, dann empfängst du es nicht. Es ist zwar da aus Gnade, aber es wird empfangen durch Glauben, indem du es ergreifst. Du musst es nehmen. Du musst sagen, jawohl, will ich. Jawohl, nehme ich auf. Jawohl, sage ich ja dazu. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn. Amen. Aus Gnade durch Glauben. Halleluja. Und damit das passieren kann, damit du das Wort Gottes, das dir aus Gnade gesandt ist, durch Glauben ergreifen kannst, ist es wichtig, und das lehrt uns die Bibel auch, es ist wichtig, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen, dass wir dem Wort Gottes ausgesetzt werden. Ja? Paulus sagt es in Römer 10, Vers 17, er sagt, also ist der Glaube aus der Verkündigung oder aus dem Hören, kann man auch übersetzen, das Hören oder die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Amen. Das heißt, das Wort, was Jesus sagt, Jesus ist das Wort und das, was er sagt, ist Jesus, ja, es ist eins, er und sein Wort sind eins, es ist ein und dasselbe. Sein Wort kommt zu uns durch die Verkündigung des Wortes, durch das Hören des Wortes, auch durch das Lesen des Wortes heute. Damals zur Zeit von Paulus konnten sie es noch gar nicht lesen, weil das Evangelium war ja noch nicht aufgeschrieben. Also es gab noch, er hatte gerade erst mal die ersten Briefe geschrieben, Paulus. Ja, die Evangelien waren dann noch ein bisschen später, wurden die aufgeschrieben, noch später als die meisten Briefe. Also das heißt, sie hatten noch nicht das geschriebene Wort, sie hatten nur das gehörte Wort. Aber wir haben das geschriebene und das gehörte Wort. Amen. Deswegen haben wir einen Vorteil. Halleluja. Und wenn wir dieses Wort nehmen als das, was es in Wahrheit ist, nämlich sein Wort des Gesandtes, und jetzt nehmen wir es konkret in Bezug auf körperliche Heilung, um uns zu heilen, wenn wir das nehmen, dann bedeutet das, dass wir uns dem aussetzen, im Glauben, mit kindlichem Herzen und dass wir es studieren und dass wir auch die relevanten Schriftstellen zum entsprechenden Thema verstoffwechseln, inhalieren, uns damit identifizieren und sie zur gegebenen Zeit einfach auch immer wieder herausholen, wann immer wir sie brauchen. Amen. Sag mal, ich lebe im Wort Gottes. Also es ist wichtig, dass du nicht nur weißt, was im Wort Gottes steht. Weil dieses Wort ist lebendig. Du kannst vieles wissen, was da drin steht. Aber lebendig wirst, wenn du es aufschlägst, wenn du es liest, wenn du da drin lebst, wenn du es hörst, wenn du es liest, wenn du es für dich proklamierst, wenn du es verstoffwechselst, ja, wenn du es dir immer wieder ins Gedächtnis rufst, wenn du Tag und Nacht, so heißt es im Josua 1, darüber nachsinnst. Ja, du kannst auch deinem Geist sagen, hey, wenn du nachts einschläfst, sagst du ihm, hey, sinne nach über dem Wort Gottes heute Nacht. Weißt du, dein Geist ist nicht, schläft nicht. Dein Geist kann nebenher über das Wort Gottes nachsinnen, während du schläfst. Dein Geist kann himmlische Träume haben zum Beispiel. Amen. Weil er schläft nicht. Der schläft nie. Dein Geist schläft nicht, weil er ist ewig. Amen. Der stirbt ja auch nicht. Ja? Und deswegen kannst du deinen Geist ständig mit dem Heiligen Geist und mit seinem Wort beschäftigt sein lassen. Amen. Wichtig ist, dass du dich dem aussetzt. Und deswegen schauen wir uns jetzt heute Abend einfach mal ein paar relevante Schriftstellen einfach an. Und ich würde dir jetzt an der Stelle empfehlen, wirklich auch zumindest die Stellen mitzuschreiben oder in dein Handy einzugeben, weil das sind wirklich so ein paar Standardstellen, die man einfach parat haben muss. Und zwar egal, ob du jetzt selber gerade Heilung brauchst oder nicht, weil wenn du Heilung weitergeben willst, dann gibst du ja auch das Wort Gottes weiter und dann ist es immer gut, wenn du die entsprechenden Stellen parat hast. Okay? Also werden wir heute mal ein bisschen schulisch hier und notieren uns einfach mal bestimmte Stellen auch und halten die uns vor Augen. Die erste Stelle ist natürlich, die habe ich gerade schon gelesen, die muss ich jetzt nicht nochmal komplett vorlesen, aber ich zitiere sie dir nochmal, Jesaja 53, 3 bis 5. Ja? Mit dem Endvers, wo es heißt, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Und dann die zweite Stelle, und ich gebe dir zum Anfang gebe ich dir drei Stellen, die alle drei im Prinzip das Gleiche aussagen und direkt miteinander zusammenhängen, sich aufeinander beziehen. Dieses Dreigestirn von Stellen solltest du immer parat haben. Ja? Also das eine ist Jesaja 53, 3 bis 5. Das zweite ist Matthäus 8, 17. Das ist nämlich im Neuen Testament, da zitiert Matthäus sehr frei, muss man sagen, aber er zitiert Jesaja 53. Ja? Und zwar sagt er, da, als Jesus die Kranken heilt, sagt er, das tat er, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Und jetzt lese ich dir vor, wie du es wörtlich aus dem Griechischen wiedergeben kannst. Nämlich, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg. Ja, diese Schwachheiten, von denen da die Rede ist, sind körperliche Schwachheiten. Gemeint sind Asthenias, sind körperliche Schwachheiten. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg. Also, was ist der Unterschied zwischen Krankheit und der körperlichen Schwachheit? Ganz einfach, es kann sein, dass dein Körper einfach von Geburt an bestimmte Schwächen hat. Der eine hat eine Schwäche in der Haut, was weiß ich, kriegt schnell einen Sonnenbrand oder keine Ahnung, oder ist prädestiniert von den Genen für irgendwas. Ja, das sind körperliche Schwächen, das ist noch keine Krankheit. Manche haben in ihren Genen eine Prädestination für Alzheimer. Das heißt aber nicht, dass sie das kriegen müssen, ja, sondern viele von denen, die es drin haben in ihren Genen, kriegen es nie. Ja. Aber es ist eine körperliche Schwachheit, dass es da überhaupt drin ist. Ja, oder Migräne oder sonst was. Es ist eine körperliche Schwachheit, die da drin ist. Und diese körperlichen Schwachheiten hat er weggenommen. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Fort. Und weißt du, das musst du dir immer wieder mal vor Augen führen, musst du dir deutlich machen. Weißt du, wenn du wieder irgendwo was merkst oder wenn der Arzt dir was sagt oder wenn du einfach da mit was zu kämpfen hast, vielleicht auch mit der körperlichen Schwachheit von Geburt an oder wie auch immer. Mach dir einfach immer wieder bewusst, er hat es fortgetragen. Weißt du, und wenn du das einfach mal darüber nachdenkst, wenn er es fortgetragen hat, dann ist es ja nicht mehr auf dir. Also mach dir das bewusst. Du musst nicht die Krankheiten alle erleben, die in dein Gen vielleicht irgendwann mal reingesteckt wurden von deinem Großvater oder von deiner Mutter oder von wem auch immer oder deiner Uroma oder sonst was, sondern er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Sieh das im Geist. Sieh das vor deinen Augen. Halleluja. Das ist die zweite Stelle. Ich habe schon so viele Heilungen erlebt von Leuten, die ich einfach da reingeführt habe. Ich mache das immer im ersten Heilungsraum, bei unseren Heilungsräumen, wenn ich das da leite oder da spreche in dem ersten Heilungsraum, dann mache ich es immer so, dass ich am Ende, sondern irgendwann zwischendurch sage ich den Leuten, wenn ich diesen Vers zitiert habe, dann sage ich den Leuten so, jetzt schließ einfach mal deine Augen und schau einfach mal, wo ist deine Krankheit oder dein Schmerz jetzt im Geist? Und dann leite ich sie an, es eben nicht mehr auf sich zu sehen, sondern mit Jesus am Kreuz. Und da sind sie gestorben, erledigt. Das Kreuz ist über sie drüber gegangen. Weißt du, das Kreuz ist über deine Krankheiten drüber gegangen. Das heißt, sie sind gestorben. Sie hingen ja mit da, also sind sie mitgestorben. Das Kreuz ist drüber gegangen, mach dir das mal bewusst. Also da mag sein, vielleicht sind irgendwelche genetischen Vererbungen oder was auch immer über deine Gene oder über deine Körperzellen drüber gegangen. Aber jetzt geht das Kreuz drüber. Und wenn das Kreuz drüber gegangen ist, dann sind deine körperlichen Schwachheiten weg und deine Krankheiten fort. Amen. Ich habe schon so viele Heilungen erlebt, wenn Leute das gesehen haben im Geist, dass in dem Moment passiert Heilung. Okay? Also das ist eine Schlüsselstelle. Und die dritte Schlüsselstelle aus dem Dreigestirn ist 1. Petrus 2, 24. Das ist ein fast wörtliches Zitat von Jesaja 53, Vers 5. Also Jesaja 53, 3 bis 5 ist ja die erste Stelle, dann Matthäus 8, 17 und jetzt 1. Petrus 2, 24, wo es einfach heißt, durch dessen Wunden ihr geheilt wurdet. Ja, durch dessen Wunden ihr geheilt wurdet. Das heißt, und das finde ich so schön, da im Jesaja heißt es, es ist uns Heilung geworden, das heißt, es ist uns zur Verfügung gestellt. Und in 1. Petrus 2, 24 ist die Betonung auf, wir wurden geheilt, wir sind geheilt worden. Es ist Vergangenheit, wir sind geheilt worden. Da kannst du dir bewusst machen, hey, wann bin ich eigentlich geheilt worden? Wenn der Arzt dich fragt, wann sind Sie von der Krankheit geheilt worden, dann ist die korrekte Antwort, die geistlich korrekte Antwort, vor 2000 Jahren. Amen. Wird der Arzt ein bisschen komisch schauen, aber du kannst es ihm erklären. Amen. Dann bist du schon beim Evangelisieren. Halleluja. Du wurdest vor 2000 Jahren geheilt. Durch seine Striemen wurden wir geheilt. Seit 2000 Jahren ist es eine vollbrachte Sache. Am Kreuz vollbracht, empfangen aus Gnade durch Glauben. Amen. Also sag mal, durch seine Wunden wurde ich vor 2000 Jahren geheilt. Halleluja. Amen. Halleluja. Das sind mal drei Kernbibelstellen, aber jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter zu Bibelstellen, die dir zeigen, dass Gott will, dass alle geheilt werden. Ja, weil das ist ja auch dann manchmal die Frage so in christlichen Kreisen. Ja, Gott will schon heilen oder Gott heilt ja auch manchmal, aber ob er jetzt alle heilen will, da sind wir uns ja nicht so sicher. Ja, also vielleicht will er den heilen, aber den anderen nicht. Ja, also zum einen, Jesus hat alle geheilt, die zu ihm kamen, mit einem offenen Herzen. Amen. Das findest du in Matthäus 8, 16. Ich habe gerade 17 zitiert, Matthäus 8, 16, wo es heißt, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Amen. Alle, die zu ihm gebracht wurden, wurden geheilt. Halleluja. Das heißt, der Wille von Jesus ist immer zu heilen. Als er gefragt wurde, wenn du willst, kannst du mich heilen, hat er immer gesagt, ich will. Apostelgeschichte 10, 38 ist auch eine wichtige Stelle, die kannst du dir auch notieren. Apostelgeschichte 10, 38 macht auch nochmal deutlich, woher Krankheit kommt und was der Wille von Gott ist. Ja, da heißt es, Jesus von Nazareth, der umherging und wohltat, beziehungsweise es fängt so an, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Das ist die Predigt von Petrus an die Heiden im Haus des Cornelius. Die erste Predigt an die Heiden hat Petrus gesagt, der umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt wurden. Das ist interessant, damit ist klar, woher kommt Krankheit? Vom Teufel. Und damit ist klar, was tut Jesus? Er heilt. Amen. Nirgends im ganzen Neuen Testament gibt es eine Stelle, wo steht, Jesus hat irgendjemand eine Krankheit auferlegt. Auch Paulus sagt nie, obwohl er zum Beispiel davon berichtet, dass sein Diener Timotheus mal zwischendurch krank war, aber er sagt nie, Gott hat Timotheus diese Krankheit auferlegt, damit er jetzt mal was lernt, sondern sie haben geguckt, dass er wieder gesund wird. Amen. Ja, also nirgends steht, dass Gott oder dass Jesus Krankheiten auferlegt. Nein, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Amen. Das kannst du notieren. Apostelgeschichte 10, 38. Römer 1, Vers 16. Noch eine Schriftstelle zum Notieren. Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, Heil, Soteria, also geistliche Heilung, sprich Errettung, geistliches Heil, seelische Heilung, körperliche Heilung. Es ist Gottes Kraft zum Heil und jetzt kommt's. Jedem, der daran glaubt, also jedem, der sich zu diesem Wort mit einer Haltung des Glaubens stellt. Das ist eine Haltung des Glaubens. Jesus hat zum Beispiel nicht umsonst gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Warum? Weil die kommen mit einer Haltung des Vertrauens, mit einer Haltung des Empfangs. Wenn du den Kindern sagst, hier sind Bonbons, dann sind sie voller Vertrauen, dass sie Bonbons kriegen. Dann sind sie nicht so wie wir in Wien, dass wir misstrauisch werden, wenn uns einer wunderbare Karten verkaufen will, weil wir gleich an Betrug denken. Verstehst du? Das sind Erwachsene, die haben gelernt, ja, du bist mal irgendwo reingefallen, jemand hat dich abgezockt und so weiter, also wirst du misstrauisch. So sind Kinder nicht, weil sie haben diese Erfahrung nicht gemacht. Zum Wort Gottes stellen wir uns wie Kinder. Amen. Zum Heil jedem, der daran glaubt. Mit kindlichem Glauben. Halleluja. Ohne Ausnahme. Heilung ist für jeden, der daran glaubt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Heilung predigen, weil sonst kann keiner daran glauben. Paulus hat ja gesagt, wie sollen sie glauben, ohne jemand, der es predigt? Wie sollen Menschen an Heilung glauben, wenn ihnen nie Heilung gepredigt wird? Wenn ihnen nur gesagt wird, ja, Jesus kommt, um dich zu retten, damit du in den Himmel kommst. Und bei Krankheit, da musst du gucken. Manches schickt dir Gott, von manchen wirst du vielleicht durch Ärzte geheilt, aber ansonsten, naja, Pech gehabt. Ja, deswegen müssen wir das Wort der Heilung predigen, weil er sandte sein Wort und heilte sie. Heilung ist nicht eine Frage von Glück oder Pech. Verstehst du? Oh, ich habe Glück gehabt, bei mir hat es funktioniert. Sondern Heilung ist eine Sache des Glaubens. Amen. Und Glauben hat mit Glück nichts zu tun. Es ist nicht, oh, ich hatte Glück, bei mir hat es funktioniert. Halleluja. Nein, es ist nicht eine Sache des Glücks. Preist den Herrn. Halleluja. Noch eine Stelle. Psalm 103, Vers 2 bis 5. Das ist das Evangelium in Kurzform. Schon im Psalm. Beziehungsweise, ich würde es, vielleicht kann man nicht so weit gehen zu sagen, das Evangelium in Kurzform. Vielleicht eher müsste man sagen, die Folgen des Evangeliums in Kurzform. Die Auswirkungen des Evangeliums in Kurzform. Was es bewirkt, wenn wir Gott glauben, wenn wir seinem Wort glauben, wenn wir dem Evangelium also glauben, im neuen Bund. Ja, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und jetzt kommt's, die Wohltaten, die durch das Evangelium zu dir gekommen sind. Der dir alle deine Sünden vergibt. Nummer eins, preis den Herrn. Das glauben fast alle Christen. Aber schon im nächsten Halbvers steht, der da heilt alle deine Gebrechen. Im gleichen Vers. Aber es ist nicht mal ein neuer Vers, es ist derselbe Vers. Also enger kannst du Sündenvergebung und Heilung nicht zusammennehmen. Also es in einem Vers zu erwähnen, der da heilt alle deine Sünden, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, das ist Befreiung für die Seele, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, das ist Versorgung. Und dann kommt noch was obendrauf, noch zur Heilung, noch was dazu. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Tada, tada, tada. Das ist das, was Astrid immer proklamiert. Jung, dynamisch, fit, aktiv. Und so ist sie. Genau so ist sie. Und wir verraten nicht, wie alt sie ist. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Amen. Das ist der Hammer. Das ist, in Kurzform sind das die Auswirkungen des Evangeliums. Des Glaubens an das Wort Gottes. Das musst du immer wieder geben. Hey, da gibt es keinen Zweifel. Der da heilt alle deine Gebrechen. Ist egal, weißt du, auch Gendefekte heilt er. Auch verkrüppelte Füße heilt er. Auch, keine Ahnung, nicht ausgebildete Gliedmaßen ersetzt er. Der da heilt alle deine Gebrechen. Ist der Hammer, hä? Preis den Herrn. Also gib's dir. Ja, gib dir das Wort. Ja? Meditier über dem Wort. Halleluja. Noch eine Stelle, die ein bisschen indirekt ist, aber trotzdem wirklich sehr gut. Und zwar 2. Petrus 1, Vers 3. 2. Petrus 1, Vers 3. Da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet und so weiter. Aber der erste Teil des Verses, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Also du kannst im Glauben ergreifen, Gott schenkt dir und wird dir immer all das schenken, was du zum Leben in göttlicher Glückseligkeit sozusagen, also in Gemeinschaft mit Gott hier auf der Erde brauchst. Und dazu gehört definitiv auch, dass dein Körper funktioniert. Oder wird es da auch so sein? Amen. Der uns alles zum Leben, wenn du die Menschen draußen auf der Straße fragst, was ist das Wichtigste im Leben, werden 98% sagen Gesundheit. Ja? Dann kommen noch ein paar andere Sachen, aber Gesundheit ist on top. Amen. Weil wenn du Gesundheit nicht hast, dann kannst du alles mögliche andere haben, Geld, sowieso bringt dir dann gar nichts. Selbst die besten Beziehungen bringen dir nichts und oder nicht viel, also nicht nichts, das will ich jetzt nicht sagen, aber nicht so viel, wenn Gesundheit fehlt. Amen. Deswegen, der dir alles zum Leben geschenkt hat. Sagt seinem Nachbarn, er hat dir alles zum Leben geschenkt. Halleluja. Alles zum Leben geschenkt. Wo ist dieses alles zum Leben? Im Wort. Amen. In Jesus und damit in dem, was er sagt. Halleluja. Hast du es notiert? 2. Petrus 1, 3. Okay. Somit hast du Bibelstellen, auf die du dich berufen kannst. Und jetzt kommt, jetzt setze ich dir nochmal einen oben drauf und die Bibelstellen kannst du auch aufschreiben. Nämlich Bibelstellen, die wiederum bezeugen, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und verlässlich ist. Also, dass du dich darauf verlassen kannst. Dass es eben nicht nur Bibelstellen sind, sondern dass es das lebendige Wort Gottes ist, zu dem Gott sich entschieden hat, sich zu stellen, egal was kommt. Okay? Legen wir los. 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Amen. Also, was Gott sagt, ist. Was Menschen sagen, weiß man nicht. Aber was Gott sagt, ist. Was die Ärzte sagen, kann sein. Was Gott sagt, ist. Amen. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er es gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechterhalten. Also da müssen wir uns rein vergraben. Also manchmal versucht ja der Teufel, das Wort in Frage zu stellen. Aber manchmal müssen wir einfach auch zu lauern, zu lasch und sagen, ja, wir haben zweimal das Wort proklamiert und so weiter, aber irgendwie, und dann kommt so Entmutigung gleich auf, boah, ja, am Ende stimmt's doch nicht oder am Ende stellt sich Gott doch nicht zu seinem Wort. Was? Dann nimm dir 4. Mose 23, 19. Sollte er es gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechterhalten. Halleluja. Psalm 89, Vers 35, gleich hinten dran, das passt gleich, kannst gleich weiterlesen. Nein. Kommt dem nicht da. Ich will meinen Bund nicht brechen und nicht ein einziges Wort, das ich gesprochen habe, zurücknehmen. Das heißt, er nimmt sein Wort der Heilung, das er gesandt hat in Jesus für dich ganz persönlich, nicht zurück. Egal, weißt du, du kannst Symptome haben, wie auch immer du haben willst, aber er nimmt sein Wort nicht zurück. Amen. Es gilt. Halleluja. Du kannst dich darauf stellen. Das war jetzt Psalm 89, Vers 35. Psalm 89, Vers 35. Und dann nehmen wir noch Jesaja 55, Vers 10. Ich gebe dir heute Abend viel Bibelstellen. Wir sind ja in der Schule. Ne? Halleluja. Jesaja 55, Vers 10. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, also mit anderen Worten, ohne was bewirkt zu haben, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und sein Wort ist klar, das heißt, du weißt, wozu es gesandt ist. Wenn er sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt, dann gibt es keinen Zweifel, wozu dieses Wort gesandt ist. Dann kannst du jetzt nicht auf die Idee kommen, ja, dieses Wort ist gesandt, um mich irgendwie ein bisschen in meiner Seele zu ermutigen oder so irgendwas. Nein, dieses Wort ist gesandt, um dich zu heilen. Das sagt es ja aus. Amen. Und genau das bewirkt. Es ist bewirkt, was mir gefällt und es führt aus, wozu ich es gesandt habe. Halleluja. Jeremia 1, Vers 12, noch eine Stelle. Ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Das heißt, weißt du, manchmal, das erleben wir auch in Heilungsgottesdiensten oder Herrlichkeits- und Wundergottesdiensten. Manchmal ist es so, das Wort der Heilung fällt in deinen Körper und du erlebst vielleicht eine leichte Besserung am Anfang, aber noch nicht mehr. Oder manchmal erlebst du auch gar nichts sofort, dass es sich sofort bessert. Dann mach dir bewusst, sein Wort wurde gesandt und er wacht über seinem Wort, es auszuführen. Das heißt, auch wenn es eine bestimmte Zeit dauert, wacht er über den Prozess. Manchmal ist es ein Prozess. Heilung ist nicht immer Wunder, ja, sondern Heilung ist manchmal ein Prozess. Manchmal benutzt er auch Ärzte übrigens auf dem Weg der Heilung. Durchaus, weil er hat Dinge auch in die Medizin hineingelegt, die man einfach herausgefunden hat in der Schöpfung. Ja, und er kann es benutzen. Aber eins ist sicher, in all dem, auch wenn du dir unter anderem von Ärzten helfen lässt, in all dem, er wacht über seinem Wort, es auszuführen. Und die Basis für deine Heilung ist am Ende nicht die Medizin oder das, was der Arzt macht, sondern die Basis ist sein Wort, auf dem du stehst und an dem du festhältst. Er kriegt die Ehre, auch wenn er dich durch einen Arzt heilt. Das ist wichtig. Weißt du, manchmal kriegen Christen so komische Gedanken und sagen, ja, aber wenn ich zum Arzt gehe, dann kriegt Gott am Ende keine Ehre. Wieso? Die Frage ist, worauf du dich gestellt hast. Wenn du natürlich zum Arzt gehst mit dem Motto, oh heiliger Arzt, Gott in Weiß, was hast du mir zu sagen? Und du glaubst einfach, nur einfach dem Arzt, vertraust völlig dem Arzt und lässt das Wort Gottes völlig außer Acht. Ja, dann kriegt der Arzt die Ehre, das stimmt, wenn es geklappt hat. Ja, wenn es nicht geklappt hat, dann kriegt er den Ärger. Aber ansonsten kriegt er die Ehre. Aber wenn du zum Arzt gehst in dem Bewusstsein, hey, Gott hat sein Wort schon gesandt und vor 2000 Jahren wurde ich bereits geheilt und er wacht über sein Wort, es auszuführen, dann wird am Ende Gott die Ehre kriegen, auch wenn er dabei ein Medikament oder eine Operation benutzt hat. Das ist wichtig. Amen, dass du da eine klare, saubere Lehre hast. Manchmal kriegen Leute ein schlechtes Gewissen. Ja, wenn ich da jetzt zum Arzt gehe, dann handle ich im Unglauben. Oder wenn ich die und die Therapie mache. Nein, du handelst, ob du im Unglauben handelst, weißt du selber in deinem Herzen. Du kannst natürlich im Unglauben handeln. Aber ich sag dir was, ich kenne auch Leute, die im Unglauben nicht zum Arzt gehen. Auch Christen, die eigentlich nur deswegen nicht zum Arzt gehen, weil sie Angst haben. Weil es ihnen einfach unangenehm ist. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist nicht im Glauben. Das ist keine Entscheidung aus Glauben, nicht zum Arzt zu gehen, nur weil du Angst hast, er könnte was finden oder keine Ahnung. Oder er guckt dir in den Mund rein oder sonst noch in irgendwelche Öffnungen, wo es dir nicht so angenehm ist. Und ja, verstehst du, das ist kein Grund. Er sandte sein Wort und heilte sie und er wacht über sein Wort. Aber du musst die Schritte im Glauben gehen, die er dich führt. Tu es im Glauben. Amen. Sag mal, wir gehen im Glauben. Ob beim Arzt, sagst du deinem Nachbarn, ob beim Arzt oder ohne Arzt. Wir gehen immer im Glauben. Und wir glauben sein Wort, nicht dem Menschen. Und deswegen kriegt Gott die Ehre. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Letzte Bibelstelle für heute Abend, Psalm 138, Vers 2. Das ist eigentlich, stärker kann man das Wort, kann Gott sein Wort nicht bestätigen als im Psalm 138, Vers 2. Das ist eigentlich der Topper, ja, von allem. Weil er sagt hier, beziehungsweise der Psalmist sagt über das Wort Gottes, er sagt zu Gott, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Halleluja. Das heißt, Gott selber, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, Gott selber stellt sich unter sein Wort. Mehr kannst du nicht zu deinem Wort stehen, als wenn du dich selber drunter stellst. Wenn du selber sagst, hey, das ist mein Wort und dazu stehe ich. Amen. Mein Name steht sozusagen auf dem Spiel, wenn ich nicht zu meinem Wort stehe. Das ist die stärkste Zusage. Das heißt, du kannst diese Gewissheit und diese Sicherheit haben. Du stehst auf dem Wort Gottes, ohne zu wanken und ohne zu schwanken. Und da werden wir das nächste Mal weitermachen. Aber du hast diese Sicherheit, dieses Wort ist gesandt, um dich zu heilen. Und dieses Wort ist die Wahrheit und Gott steht zu diesem Wort. Amen. Lass uns mal noch ganz schnell aufstehen und lass uns das gemeinsam nochmal proklamieren. Auch du für dich persönlich. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, Vater, dass du Jesus gesandt hast als das lebendige Wort. Und danke, Herr, dass es alles, was es braucht, ist, dass wir uns zu diesem Wort stellen im Glauben. Du hast es gesandt aus Gnade und wir ergreifen es durch Glauben. Und heute Abend sagen wir stellen uns auf dein Wort. Sag einfach mal mit mir zusammen, ich stelle mich auf dein Wort, Herr. Das Wort der Heilung. Du hast es gesandt, um mich gesund zu machen. Ich stelle mich darauf. Ich ergreife es im Glauben. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Ich ergreife es ganz neu heute Abend. Gerade jeder, der vielleicht Heilung braucht in seinem Körper, sagt es ganz bewusst. Ich ergreife es ganz neu heute Abend. Ich stelle mich unter dieses Wort. Und ich vertraue Gott selber, dass er über seinem Wort wacht. Wenn ich mich darauf stelle, wenn ich zu seinem Wort stehe, er steht zu seinem Wort. Er wacht darüber, dass es genau das Ergebnis hat, was es aussagt. Nämlich, dass ich geheilt bin. Amen. Amen. Amen. Strampf nochmal mit den Füßen auf und sag, jawohl, so ist es, versiegelt in Jesu Namen. Halleluja, auch hier über Livestreams, so ist es. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, wir machen 5 Minuten Pause und dann werden wir heute Abend noch eine wunderbare zweite Stunde erleben. Und zwar haben wir heute noch einen Gastsprecher hier, der zu uns sprechen wird. Freue mich darauf. Halleluja. Extra eingeflogen aus dem Fernen, aber deswegen nicht weniger schön in Österreich. Halleluja. Letzte Woche waren wir da. Letzte Woche waren wir da. Heute ist er hier bei uns, Pastor Michael aus St. Pölten. Und wir werden die zweite Stunde ihn hören. Also 5 Minuten Pause, das heißt jetzt bis 7 nach 9 Pause und dann geht's weiter. Also schnelle Pipi-Pause und dann sei gespannt, was heute Abend kommt.